Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Autodieb. Es kommt nicht häufig vor, dass mich Klienten in Tiefgaragen locken. In einer billigen Krimiserie müsste ich dabei jederzeit mit einer Schusswunde rechnen. Im wirklichen Leben wird man in solchen Situationen höchstens mit lichtscheuen Gestalten konfrontiert. Genau so sah Herr Brunner auch aus. Die Polizei sucht mich. Ich stehe auf der Fahndungsliste ganz oben. Das soll vorkommen. Ich erwarte Verschwiegenheit, auch wenn Sie nicht für mich arbeiten möchten. Sie sagten am Telefon etwas von 3000 Franken. So viel wäre mir der Beweis meiner Unschuld wert. Sie wissen nicht, ob Sie ein Verbrechen begangen haben? Oh doch. Ich bin Autodieb. Professionell, Sie verstehen. Hier klauen, weitergeben und in 2 Wochen kann man den Wagen in Russland kaufen. Und ich soll jetzt nach Russland fliegen und nachschauen, ob die geklauten Wagen immer noch herumstehen? Nein, Sie bleiben hier und klären einen Mord auf. Das sieht die Polizei aber gar nicht gerne. Für die Polizei ist der Fall klar. Die halten mich für den Mörder. Und wen sollen sie ermordet haben? Letzte Woche klaute ich einen BMW. Nicht mehr der neueste. Sah aber sehr gepflegt aus. Normalerweise greife ich nicht spontan zu. Ich schaue mich sehr genau um. Aber der Wagen stand auf einem Parkfeld in einer ruhigen Quartierstraße. Und der Zündschlüssel steckte. Und der Wagen gehörte einer Leiche. Nein, nein. Die Leiche lag im Kofferraum. Ich fuhr mit dem Wagen aufs Land und machte einen kurzen Check. Und da entdeckte ich im Kofferraum die Leiche. Und rannten in Panik weg, ohne die Fingerabdrücke wegzuwischen. Nein, nein, keine Panik. Ich überlegte, was ich tun sollte und kam zum Schluss, dass ich die Leiche loswerden musste. Dabei wurde ich leider beobachtet. Meine Frau hat alles gesehen und mich der Polizei so gut beschrieben, dass die sofort auf mich kam. Ich erhielt einen Tipp, dass ich mich absetzen solle, weil eine Großfahndung gegen mich läuft. Und was ist mit dem Wagen? Was soll schon mit ihm sein? Ich habe ihn weitergegeben. Ihm sein. Ist er vermutlich unterwegs in den Osten. Mit neuer Farbe und neuen Papieren. Und wem gehörte das Gefährt? Ich habe mir leider die Autonummer nicht gemerkt. Er überreichte mir einen Vorschuss und eine Handynummer, unter der ich ihn rund um die Uhr erreichen konnte. Mein neuer Klient erschien mir ein wenig suspekt. Deshalb versuchte ich bei der Polizei an weitere Informationen zu gelangen. Ein fröhlicher Beamter und eine rundliche Frau begrüßten mich, euphorisch. Nicht schon wieder, Maloney. Sie werden immer mehr zur Plage mit den Leichen, die außer Ihnen niemand sieht. Diese Leiche haben sogar Sie gesehen. Sie lag neben einem Feldweg. Ich habe die Leiche gefunden und ich habe ein Phantombild des Täters gezeichnet. Beeindruckend. Und seither lässt man Sie nicht mehr aus dem Polizeipräsidium. Frau Ganz wird mich porträtieren, Maloney. Für die Kantine wird ein neuer Wandschmuck gesucht. Da habe ich vorgeschlagen, anstelle scheußlicher Kunstwerke schöne Porträts von verdienstvollen Beamten aufzuhängen. Damit man künftig nicht mehr weiß, ob einen vom Essen oder von dem Wandschmuck kotzübel wird. Ich erhalte eine Belohnung, wenn der Mörder dank meiner Zeichnung gefasst wird. Damit finanziere ich mir einen Sprachaufenthalt. Ich möchte Russisch lernen. Das trifft sich gut. Sie könnten in Moskau nach einem Wagen Ausschau halten. Ein nicht mehr ganz junger BMW. Was soll das, Maloney? Sie können sich doch nicht einmal das Benzin leisten. Zudem genügt es, wenn Sie ständig über Leichen stolpern. Sie müssen diese nicht auch noch überfahren. Ich habe gehört, dass Sie nach Herrn Brunner fahnden. So ist es. Ein notorischer Krimineller. Autodieb. Mehrfach vorbestraft. Das Phantombild ist perfekt. Wir haben das Bild mit den Fotos in unserer Kartei verglichen. Der Computer hat eindeutige Übereinstimmungen gefunden. Was meinen Sie, Frau Ganz? Ja. Soll ich den Kopf für das Porträt leicht schief halten, damit mein Profil besser zur Geltung kommt? Er drehte seinen Kopf schräg nach oben und präsentierte uns ein Büschel Nasenhaare. Ich machte mich aus dem Staub und besuchte die Witwe des Ermordeten. Die rothaarige Frau Schneider machte nicht gerade einen traurigen Eindruck. Das verstehe ich nicht. Mein Mann besaß ein Generalabonnement der Bahn. Der Aufenthalt in dem fremden Kofferraum war nicht ganz freiwillig. Die Polizei ist sich sicher, dass dieser Autodieb meinen Mann umgebracht hat. Weshalb sollte er das tun? Vielleicht hat mein Mann beobachtet, wie er ein Auto stahl. Autodiebe sind in der Regel keine Mörder. Wenn er beobachtet wurde, hätte er einfach wegfahren und den Wagen ein paar Straßen weiter stehen lassen können. Ihr Mann war doch zu Fuß unterwegs, oder? Ja, aber noch viel häufiger mit dem Zug. Das hat unsere Ehe zerstört. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe als Scheidungsgrund? Ja, ich hätte die Scheidung eingereicht. Schon bald. Das erübrigt sich jetzt. Sein Tod geht mir trotzdem nahe. Sie sagten, Ihr Mann sei ständig mit dem Zug unterwegs gewesen. So ist es. Zusammen mit Willi Bachofner. Eine Männerfreundschaft auf zwei Gleisen. Die beiden wollten einen Rekord aufstellen. Im Zugfahren? Ich habe mich nicht dafür interessiert. Aber mein Mann hat praktisch jede freie Minute in einem Zug verbracht. Für eine Frau ist das demütigend, oder? Ich meine, ihm war jeder Regionalzug wichtiger als ich. Dabei hatten wir es schön im ersten Jahr. Bis er diesen Bachofner kennenlernte. Vermutlich im Zug. Nein, auf einer Wanderung. Bachofner hat ihn angesteckt. Mit dem Intercity-Virus? Anfänglich fuhr ich ab und zu mit. Aber es war unerträglich. Ständig stiegen sie aus an den unmöglichsten Bahnhöfen. Sie knipsten ein Bild und warteten auf die nächste Verbindung. Ihr Mann fotografierte die Bahnhöfe? Ja, mit einer Sofortbildkamera. Wir haben einen ganzen Schrank voll mit diesen Fotos. Was soll ich bloß tun? Bachofner hat angerufen, ob er das Zeug abholen könne. Kann ich etwas dafür verlangen? Auf diese Frage wusste ich keine Antwort. Frau Schneider schien sich sehr damit zu beschäftigen. So sehr, dass sie mich beinahe vergaß. Das Telefon klingelte. Sie nahm den Hörer ab und ihr zierlicher Körper machte einen Freudensprung. Sie errötete, als ihr klar wurde, dass ich sie dabei beobachtete. Mit einer energischen Handbewegung wischte sie mich aus ihrer Wohnung. Willi Bachofner war ein schlanker Mann, um die 40 mit beinahe kahlem Kopf und einem dunklen Schnurrbart. Er unterhielt sich mit mir in einem Regionalzug, der an Dörfern vorbeifuhr, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Auf dieser Strecke fehlt mir nur noch eine einzige Ortschaft. Sie sammeln Ortschaften. So ist es. Bendigt und ich waren drauf und dran, einen neuen Rekord aufzustellen. Und dann wurde Bendigt Schneider ermordet. Was wird jetzt aus dem Rekord? Ja, jetzt muss ich alleine weitermachen. Aber ich habe mir geschworen, den Rekord zu erzielen und ihn Bendigt zu widmen. Sie fahren alle Ortschaften der Schweiz ab? Alle Ortschaften, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. In der Schweiz und in Österreich. Anfänglich waren wir zu dritt, aber das war nicht sehr effizient. Sie waren zu dritt? Ja. Jan Loretan gehörte auch zur Truppe, aber wurde faul und lieferte nur noch ein bis zwei Ortschaften pro Woche. Deshalb nur noch trennten wir uns von ihm. Ich vermute, dass Sie Junggeselle sind. Ich bin verheiratet. Hm. Meine Frau fährt nicht gerne Zug, dafür schaut sie gerne Krimiserien. Naja, glücklicherweise läuft fast rund um die Uhr irgendeine Krimiserie, so fällt dir nicht groß auf, dass ich wenig zu Hause bin. Im Gegensatz zu Frau Schneider, der die Abwesenheit ihres Mannes zu schaffen machte. Anfangs ja, später aber machte sie Bendigt kaum noch Vorwürfe. Sie sagt, dass die Zugfahrten ihre Ehe ruiniert hätten. Ach, weshalb müssen Frauen immer so dramatisch sein? Jetzt ist Bendigt tot. Das wäre ein Grund, dramatisch zu reagieren, aber wahrscheinlich hat sie vorher schon alle Energie verpufft. Sie scheinen auch nicht gerade betrübt über den Tod ihres Freundes zu sein. Wissen Sie, auf diesen Zugfahrten, da lernt man sich mit der Vergänglichkeit anzufreunden. Dörfer kommen und gehen, ein Zug fährt ein anderer weg. Der Bahnhof ist ein Sinnbild des Lebens. Wir sind alle nur Passagiere, die nicht wissen, wann und wohin sie die Reise führt. Ich dachte, um das zu verhindern, sei der Taktfahrplan eingeführt worden. Ich meine das philosophisch. Die Schienen sind wie Lebenslinien. Und wer von einer Lebenslinie auf die andere umsteigt, kommt früher ans Ziel. Ach, mit Menschen wie Ihnen kann man nicht philosophieren. Und was hat uns der Philosoph zum Tode von Bendigt Schneider zu sagen? Er wollte alle Ortschaften dieses Landes erkunden. Nur sich selbst. Lieber Freund. Vermutlich sind Sie auch noch stolz auf den Mist, der aus Ihrem Munde schwebt. So, in 10 Minuten sind wir da. Ich fotografiere das Ortsschild und steige danach um in einen anderen Zug. Ich würde es vorziehen, alleine weiterzureisen. Ich tat ihm den Gefallen und blieb sitzen. Der Zug fuhr in die Nacht und hielt eine halbe Stunde später in einem Kaff, das aussah wie eine vor 100 Jahren aufgegebene Siedlung. In einer Bauernschenke trank ich einen nach Schnaps riechenden Whisky, als mir die dicke Bedienung sagte, dass in dieser Nacht kein Zug mehr das Kaff verließ. Am nächsten Morgen traf ich in meinem Büro auf meinen Klienten. Gestern wäre ich beinahe geschnappt worden. Ich konnte gerade noch fliehen. Die Stadt ist vollgeklebt mit meinem Phantombild. Weshalb färben Sie sich nicht die Haare oder schlagen sich ein paar Zähne aus? Ich bin unschuldig. Sie sind ein Autodieb. Allein schon deswegen erwarten Sie ein paar Jahre Knast. Es geht um meine Ehre. Ich bin kein Mörder. Ich habe mich bei der Polizei erkundigt. Es wurde kein BMW, auf den Ihre Beschreibung passt, als gestohlen gemeldet. Dann hat es der Besitzer noch nicht bemerkt. Oder er möchte es nicht bemerken, weil er genau weiß, was sich im Kofferraum verbarg. Und ich, Trottel, habe mir die Zahlen auf dem Nummernschild nicht gemerkt. Wo genau stahlen Sie das Auto? In der Nähe der großen Schrebergartensiedlung. Ich hatte nicht vor, einen Wagen zu klauen. Es war eine spontane Entscheidung. Es war dumm und unprofessionell. Ehe er zu heulen begann, schmiss ich ihn raus. Am Mittag fuhr ich mit dem Bus zu der Schrebergartensiedlung. Nette Menschen begrüßten mich und musterten mich wie einen Asylbewerber. In fast jedem Garten wehte eine Landesfahne, in einigen sogar zwei. Der Parkplatz neben dem Areal war groß, aber nur wenig benutzt. Als ich mich einem Wagen näherte, spürte ich den Hauch des Gesetzes in meinem Nacken. Es hat keinen Sinn zu leugnen. Sie sind überfällig. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Keine faulen Ausreden. Meine Ausreden sind frisch wie ein knackiger Mädchen. Keine sexistischen Anspielungen. Ich bin im Dienst. Das trifft sich gut. Darf ich mich vorstellen? Ihr Privatleben interessiert mich nicht. Mich interessiert einzig und allein die Tatsache, dass Ihr Wagen seit 2 Stunden auf einem Parkfeld steht, auf dem um diese Zeit nur 1 Stunde parkiert werden darf. Du meine Güte! Sie stehen hier 2 Stunden herum, nur um mir das zu sagen. Geduld und Ausdauer gehören zu meinem Beruf. Und Charme ist Ihr zweiter Vorname oder bloß die Berufsbekleidung? Keine Anzüglichkeiten. Sollten Sie Widerstand leisten, werde ich Ihnen sämtliche Knochen brechen. Dafür bin ich ausgebildet. Schon gut, ich gebe auf. Ich habe nämlich gar kein Auto. Oh nein, mein lieber Mann. Als vor vielen, vielen Jahren dieser doofe Werbespot im Fernsehen lief, was glauben Sie, wie viele doofe Männer mir diesen Spruch aufsagten? Und sich dabei unglaublich lustig fanden. Das ist nicht mein Auto! Meinetwegen können Sie es abschleppen oder in die Luft sprengen lassen. Das werden wir auch tun, wenn der Wagen noch länger hier herumsteht. Ich bin Privatdetektiv. Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen? Sie sollen mir zuhören. Dafür werde ich nicht bezahlt. Vergangenen Freitag wurde hier, auf diesem Parkplatz, ein Wagen gestohlen. Könnte es sein, dass sich der Besitzer ratsuchend an Sie gewandt hat? Am Freitag, sagen Sie? Sie hören mir ja tatsächlich zu. Ein bärtiger Mann irrte hier herum. Er sah so aus, als würde er nach etwas suchen. Er verschwand nach ein paar Minuten wieder. Wenig später erschien eine rothaarige Frau. Auch sie suchte etwas. Können Sie mir die Rothaarige genauer beschreiben? Haben Sie bezüglich Haarfarbe Präferenzen? Nur wenn es um Mord und Totschlag geht. Das ist gut. Männer mit einer sexuellen Fixierung auf eine bestimmte Haarfarbe sind neurotisch. Und jetzt bitte ich Sie, mich nicht länger aufzuhalten. Ich habe mein Bußensoll heute noch nicht erreicht. Dafür hatte ich mein Beamtensoll für eine ganze Woche erreicht. Ich fuhr zurück in mein Büro und stellte mir Sarah Schneider als kaltblütige Mörderin vor. Bei dem Gedanken wurde ich hungrig. Frau Schneider machte einen angespannten Eindruck, als ich sie aufsuchte. Sie lotste mich in die Küche und schaute sich dabei immer wieder unsicher um. Ich erzählte ihr von der freundlichen Politesse und Frau Schneiders Laune verfinsterte sich. Sie packte eine Tüte mit Lebensmitteln, stellte sie auf einen Stuhl und suchte nach Worten. Schließlich fand sie welche. Ich erhielt einen anonymen Anruf. Und das fällt Ihnen erst jetzt ein. Der Anrufer wollte, dass ich zu dem Parkplatz komme. Es sei etwas mit meinem Mann, hat er gesagt, aber da war nichts. Die Leiche Ihres Mannes lag im Kofferraum eines Wagens, der auf jenem Parkplatz stand. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es sei ein übler Scherz. Und Sie sind trotzdem hingefahren. Ich dachte, vielleicht vergnügt sich mein Mann mit einer anderen. Sarah, Sarah! Dieser Rasierapparat ist unmöglich. Ich habe das Gefühl, dass meine Barthaare nachwachsen, während er sie schneidet. Hoppla. du hast Besuch. Das ist Philip Maloney, er ist Detektiv. Lassen Sie mich raten, der Herr ist Rasierapparatevertreter auf der Durchreise. Loretan ist mein Name. Der Name kommt mir bekannt vor. Sind Sie in einen Polizskandal verwickelt oder schuld am Bankrott eines Fußballvereins? Weder noch. Jan hat meinen Mann und Bachhofner eine Zeit lang auf den Zugfahrten begleitet. Verstehe. Bei Ihnen hat er seinen Heimatbahnhof gefunden. Es ist nicht so, wie Sie denken. Wir sind gute Freunde. Die sich gerne beim Rasieren zutrauen. Ja, mein Bartwuchs ist außergewöhnlich. Ja, ich muss mich dreimal täglich rasieren, sonst sehe ich aus wie ein Krimineller. Ich muss mich etwas hinlegen. Ich arbeite als Nachtschwester. Eigentlich müsste ich jetzt schlafen. Aber seit dem Tod meines Mannes finde ich kaum noch Schlaf. Ach, du wirst darüber hinwegkommen, Sarah Baby. Na, ich werde dir dabei helfen. Seine Hilfe bestand vorerst darin, sich an sie zu schmiegen. Frau Schneider entwand sich ihm mit einer eleganten Hüftbewegung. Ich hatte genug gesehen und suchte in meinem Büro nach Beweisen, fand jedoch keine. Bis mir eine freundliche Politesse zu Hilfe kam. Wie wär's mit einer Autonummer? Danke, danke, aber in meinem Alter benötigen die Gelenke etwas mehr Platz. 483510. Ist das ein Quiz oder was? Das ist die Nummer jenes Wagens, der auf dem Parkplatz stand und verschwand, ehe der Bärtige und die Rothaarige auftauchten. Ich habe mir die Nummer notiert, weil mir auffiel, dass der Zündschlüssel steckte. Wie viele Jahre Gefängnis bringt es mir ein, wenn ich sie jetzt umarme und küsse? 3 gebrochene Rippen, mindestens. Gut, dann bleibe ich auf Distanz. Ich bitte darum. Gern geschehen. Der Wagen ist auf einen Robert Wietrich zugelassen. Wietrich liegt seit 2 Wochen im Spital, deshalb vermisst er sein Auto nicht. Vielleicht sollte ich Sie anstellen. Sie könnten Staub wischen und ab und zu einen Mord aufklären. Ich werde Ihnen eine Rechnung zustellen. Moment mal! Sie sind im Dienst, Sie dürfen keine Geschenke annehmen. Heute ist mein freier Tag. Ich schlage eine Pauschale von 300 Franken vor, zahlbar bis Ende Woche. Und wenn ich nicht zahle? Das wäre ungesund. Sehr ungesund. Die städtischen Beamtinnen sind auch nicht mehr das, was sie nie waren. Sie drehte sich wortlos um und entschwand. Ich ging ins Polizeipräsidium und beschwerte mich. Sind Sie sicher, dass diese Frau echt war, Maloney? Einsame Männer in Ihrem Alter neigen dazu, sich Frauen einzubilden, wo gar keine sind. Bitte nicht zu stark bewegen. Ich muss Ihre Nase diesmal besser treffen. Vielleicht sollten Sie es mit einem Skalpell versuchen. Ein Charakterkopf lässt sich nicht so einfach auf Papier bringen, Maloney. Während Sie sich hier für die Ewigkeit zeichnen lassen, löse ich einen hochkomplizierten Fall. Sind Sie immer noch an dem Toten auf dem Feldweg? Keine Bange, wir sind dem Autoknacker dicht auf den Fersen. Er spürt unseren Atem. Und geht daran zugrunde. So, jetzt ist es gleich soweit. Wenn ich mich nicht irre, zeichnen Sie nur Strichmännchen. So ist es. Ich zeichne nur die Konturen und danach erst lasse ich sie... Ich meine, zeichne ich sie richtig. Die Konturen. Geben Sie her. Nein. Üble Sache, Maloney. Diese Frau ist eine Betrügerin. Sie kann gar nicht zeichnen. Vielleicht liegt es am Modell und nicht an der Zeichnerin. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Und was mit dem Phantombild des Autodiebes? Ich habe mir sein Gesicht genau gemerkt und meine Schwester das Phantombild zeichnen lassen. Sie kann wunderbar zeichnen. Ich hingegen kann gar nichts. Doch, Sie können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Danke. Und jetzt zu Ihnen, Maloney. Vielleicht sollten Sie sich mit dieser Dame zusammentun. Sie scheint genauso unbegabt zu sein wie Sie. Ich zog es vor, mich in mein Büro zurückzuziehen und meine Gedanken zu ordnen. Als mich mein Klient anrief, hatte ich das Puzzle praktisch gelöst. Es fehlte nur noch ein kleines Teilchen. Mein Klient war mir bei der Suche behilflich. Lange halte ich das nicht mehr aus. Ständig muss ich auf der Hut sein und darf keine Autos mehr klauen. Sie können Ihrem Hobby schon bald wieder nachgehen. Sie haben den Mord aufgeklärt? Beinahe, beinahe. Die Ehefrau und ihr neuer Geliebter haben den Mann im Kofferraum ermordet. Und was ist mit dem Wagen? Wem gehört er? Einem Mann, der seit 2 Wochen im Spital liegt. Frau Schneider arbeitet als Nachtschwester. Vermutlich hat sie im Zimmer des Patienten die Autoschlüssel gefunden und entwendet. Sehr gut. Das klingt plausibel. Nur etwas stört in diesem schönen Mörderbild. Und es wäre... Weshalb waren die beiden so beunruhigt, als der Wagen gestohlen wurde? Etwas Besseres hätte ihnen nicht passieren können. Vielleicht haben sie etwas im Wagen zurückgelassen, das sie verraten hätte. Das wäre eine Erklärung. Vielleicht eine Uhr. Teuer und mit Gravur. Jetzt aber raus mit der Sprache. Ja, sie lag im Kofferraum bei der Leiche. Eine sehr exklusive Marke. Über 10.000 wert. Ich dachte, sie gehörte dem Toten. Was für eine Gravur hat die Uhr? Für Jan. Von deinem Vater. Jan Loretan. Ich gratuliere. Sie sind ab sofort wieder ein freier Mann. Das muss ich feiern. Ich glaube, ich habe unbändige Lust auf einen Mercedes. Tatsächlich wurde am nächsten Tag ein Wagen dieser Marke als gestohlen gemeldet. Zusammen mit dem Polizisten konfrontierte ich Frau Schneider und Herrn Loretan mit den Aussagen der Politesse und hielt ihnen die schöne Armbanduhr unter die Nase. Die beiden brachen in Tränen aus und schwörten sich ewige Treue, auch hinter Gittern. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Autodieb.